Donnerkarl der Schreckliche. Aus Katerpoesie von Paul Scherbart. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Donnerkarl der Schreckliche. Ein Heldengedicht. Reich mir meine Platzpatronen, denn mich packt die Raserei. Keinen Menschen will ich schonen, alles schlag ich jetzt entzwei. 100.000 Köpfe reiß ich heute noch von ihrem Rumpf. Hei, das wilde Morden preis ich, denn das ist der letzte Trumpf. Welt, verschrumpf! Ende von Abschnitt 17.